Kopfschmerzen. Bei Kopfschmerzen und Migräne sollte man sich folgende Fragen stellen. Worüber zerbreche ich mir den Kopf? Stehen bei mir oben und unten noch in einer lebendigen Wechselwirkung? Versuche ich zu angestrengt nach oben zu kommen? Ehrgeiz? Bin ich dickköpfig und versuche ich mit dem Kopf durch die Wand zu gehen? Versuche ich, durch das Denken das Handeln zu ersetzen? Bin ich ehrlich gegenüber meiner sexuellen Problematik? Warum schiebe ich den Orgasmus in den Kopf?